Meinen Vortrag würde ich einleiten mit zwei Jubiläen, die dieses Jahr gefeiert wurden. Also einmal 200 Jahre Karl Marx, das Jubiläum, was wahrscheinlich auch Anlass der Veranstaltung hier war. Also Marx wurde 1818 geboren und an einem zweiten Jubiläum, nämlich einem ja, weiteren Jahrestag von 1968. Der Gegenstand, mit dem ich mich beschäftige, spielt sich quasi in dieser Zeit ab, einerseits, andererseits knüpft er auch an Marx an und behandelt aber Marx, die marxische Theorie, in gänzlich unterschiedlicher Weise. Und das fand ich so das Interessante an diesem Theorievergleich. Zwei Theorien herzunehmen, die sich mit Marx beschäftigen, die auf Marx aufbauen, die aber zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Die eine ist der Operaismus, der italienische Operaismus. Ich weiß nicht, ob der hier so vielen noch ein Begriff ist. In den meisten Fällen ist er als Postoperaismus bekannt und unter dem Namen Antonio Negri, Michael Hart. In den letzten, vor knapp 20 Jahren relativ populär gewesen. Die andere auf Marx aufbauende Theorie ist die kritische Theorie, die hier wahrscheinlich allen ein Begriff ist und die ich jetzt so ein bisschen abgleiche und in so ein dialogisches Verhältnis mit dem Operaismus, italienischen Dissidenten-Marxismus der 50er und 60er Jahre stelle. Das Ziel meines Vortrags sind so ein bisschen drei Ziele. Einerseits möchte ich die Ergebnisse, die Befunde der kritischen Theorie, die gesellschaftstheoretischen Befunde der kritischen Theorie über den Operaismus ein Stück weit relativieren bzw. in Frage stellen. Der zweite Ansatz, der zweite Zweck meines Vortrags ist der, sich anzugucken, wie radikale Gesellschaftstheorie, wie die erzeugt wird, wie die konstruiert werden kann und wie sie abhängig ist auch von historischen Unterschiedlichkeiten und von historischen Subjektivitäten. Meine zentrale Frage ist die ich quasi auch in dem im Abstract zu dem Vortrag formuliert habe, ist die Frage, welche Bedingungen braucht eine Subjektivität, die sich gegen die Gesellschaft richtet? Welche Bedingungen sind auszumachen? Sind Grundlage für eine quasi revolutionäre oder antagonistische Subjektivität. Das wäre quasi meine zentrale Fragestellung. Um das zu beantworten, fange ich jetzt erstmal an mit einem Begriff des Spätkapitalismus. Den versuche ich zu bestimmen. Dann werde ich den Operaismus darstellen. Den werde ich ein bisschen ausführlicher darstellen. Und zum Schluss werde ich darstellen, inwiefern die kritische Theorie auf den Spätkapitalismus, auf die Gesellschaft des Spätkapitalismus begrifflich reagiert hat und von welchem Subjekt die kritische Theorie ausging, um das am Ende so ein bisschen in einen Widerspruch, in den Dialog zu stellen und ja letztendlich vielleicht so ein Stück weit diese Frage beantworten zu können, was die Bedingungen von revolutionärer, antagonistischer Subjektivität sind. Also ich will ein Stück weit die kritische Theorie schon relativieren mit einer spezifischen Fragestellung, die von revolutionärer Subjektivität wäre. Ich beginne jetzt mit dem allgemeinen Begriff des Spätkapitalismus. Der Spätkapitalismus-Begriff geht auf Werner Sombart zurück, der Volkswirt, Soziologe in den 1910er, 20er war und der quasi den Spätkapitalismus von dem Hochkapitalismus abgrenzt und meint, dass in der spätkapitalistischen Gesellschaft nicht mehr der Einzelne, der freie Bourgeois, als Sozialcharakter zu bestimmen wäre, sondern quasi ein kleinbürgerlicher Sozialcharakter, ein Sozialcharakter, der sich in bürokratischen Apparaten nicht mehr autonom verwirklichen kann und quasi durch eine Abhängigkeit in diesen bürokratischen Apparaten zu einem ja, heteronomen Wesen wird. Die kritische Theorie nimmt diesen Begriff auf. Den Begriff des Spätkapitalismus und bestimmt ihn auf zweierlei Art und Weise. Auf der einen Seite wird der Begriff des Spätkapitalismus, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts zu datieren wäre, auf der einen Seite zeichnet er sich dadurch aus, durch die Präponderanz, also das Übergewicht der Produktionsverhältnisse über die Produktivkräfte. Zum Zweiten ist er als quasi verwaltete Welt zu verstehen. Die soziale Welt erscheint nun in den 1920er, 30er Jahren als ein gigantischer bürokratischer Apparat bis hinauf zur Rolle des Staates als des Gesamtkapitalisten. Was meint nun dieser Vorrang, dieses Übergewicht der Produktionsverhältnisse über die Produktivkräfte? Die Produktivkräfte sind ja bei Marx, und das hatten wir vorhin auch ein Stück weit diskutiert im Manifest. Zum Beispiel geht Marx davon aus, dass die Produktivkräfte das dynamische Moment der kapitalistischen Gesellschaft sind und früher oder später die Produktionsverhältnisse sprengen werden. Dadurch, dass die Produktionsverhältnisse immer verknöcherter, immer enger werden und diesen Produktivkräften dann irgendwann den Raum nehmen und diese dann die kapitalistische Gesellschaft zum Zusammenbruch bringen müssen. Jetzt geht die kritische Theorie in den 1920ern davon aus, dass die Produktivkräfte derart durch die Logik der kapitalistischen Produktionsverhältnisse bestimmt sind, dass es diese Sprengkraft gar nicht mehr geben kann, sondern dass quasi Produktivkräfte gemeint sind damit Wissenschaften, Techniken, ein Arbeiterbewusstsein, eine Arbeitersubjektivität, dass das alles derart durch Logiken der kapitalistischen Produktionsverhältnisse bestimmt ist und quasi dieses Moment des Antagonismus nicht mehr entstehen kann, dass quasi die Produktivkräfte zu manifesten Teilen der Produktionsverhältnisse geworden sind. Das wird häufig über den Begriff des relativen Mehrwerts im Kapital bestimmt, dass quasi der Automat der Fabrik dem Arbeiter als Kapital gegenübertritt, als tote Arbeit, welche die lebendige Arbeit beherrscht und aussaugt. Die Arbeitskraft hier als das Lebendige und wie im Titel des Vortrags auch schon aufgetaucht ist, die tote Arbeit, also das variable Kapital, die Maschinerie, als die den Arbeiter, die lebendige Arbeit derart bestimmt, dass der Automat, also die Fabrik, selbst zum Subjekt wird. Den Begriff des automatischen Subjekts kennt man vielleicht aus den ersten 100 Seiten, da wird der Wert als automatisches Subjekt begriffen. Hier im Kapitel zum relativen Mehrwert ist es die Fabrik, die dem einzelnen Arbeiter, der Arbeiterin als Subjekt entgegentritt und ihm all seine Handlungsmöglichkeiten beraubt. Das ist quasi die eine Seite des Spätkapitalismus, sprich in der Produktion herrscht derart kapitalistische strukturierte, eine kapitalistische Struktur, dass sich in der Produktion dass eine autonome Naturaneignung nicht mehr möglich ist. Die zweite Dimension, die Dimension der verwalteten Welt, das taucht ja auch häufig auf in der kritischen Theorie, die bezieht sich vor allem auf die Sphäre der Zirkulation, also die Sphäre des Warentausches und die Sphäre der des Privaten, die ebenfalls derart, also wie in der Produktion, durch Apparate, durch bestimmte kapitalistische Logiken dominiert sind, dass sich auch in der Zirkulation und in der Privatsphäre ein autonomes Subjekt nicht mehr lebendig, nicht mehr autonom ausleben kann. An diese zwei Begriffe des Spätkapitalismus würde ich jetzt im Folgenden, wenn ich den Operaismus bestimme, wenn ich den Operismus angucke und wenn ich die kritische Theorie angucke, an die zwei Begriffe würde ich anknüpfen. Also einerseits der Verlust von Autonomie und Freiheit in der Zirkulation und andererseits die Reduktion alles Lebendigen, die Reduktion von auch Qualifikation des Arbeiters in der Produktion. Der Arbeiter ist quasi Anhängsel der Maschinerie geworden und der Mensch ist in der Privatsphäre quasi kontemplativer Konsument kulturindustrieller Erzeugnisse geworden. Also diese zwei Dimensionen sind für den weiteren Verlauf des Vortrags zentral. Jetzt werde ich erstmal auf den Operaismus zu sprechen kommen. Der entsteht in einer ganz spezifischen Situation im Italien der 1950er und 60er Jahre und in einer Situation, in der quasi dieser Spätkapitalismus, diese spätkapitalistische Struktur in eine bestimmte Krise gerät. Auf der einen Seite ist das Italien der 50er Jahre und 60er Jahre auch geprägt durch einen enormen Wirtschaftsaufschwung. In Italien wurde das auch als Wirtschaftswunder bezeichnet, also die italienische Wirtschaft, vor allem im Norden, lebt oder gedeiht im Wesentlichen durch Gelder des Marshallplans, also sind auch quasi US-Einflusssphäre und die Industrie kann sich unglaublich entfalten dadurch, dass US-Gelder in die Industrie des Nordens, sprich in Fiat, in Olivetti, vor allem in die Autoindustrie gepumpt werden. In diesem Moment tritt quasi auch in Italien diese erste Dimension des Spätkapitalismus zutage, sprich die Arbeiter aus dem Süden emigrieren in den Norden und sind dort mit einer Fabrikgesellschaft konfrontiert, die sie eben zu reinen Objekten dieses Automaten als Subjekt macht. Sie müssen in der Fabrik von Fiat rein repetitive Arbeiten leisten. Sie müssen sie sind einer unglaublichen Beschleunigung unterworfen. Und das wäre quasi die erste Dimension des Spätkapitalismus, die in Italien sichtbar wird. Die zweite ist die, dass sich in Italien die kommunistische Partei dem Kurs der Nachkriegsgesellschaft angepasst hat. Die PCI, die ja als die größte kommunistische Partei in Westeuropa gilt, sie hatte 1,8 Millionen Mitglieder zum Teil, die hat diesen Kurs der Produktivitätssteigerung übernommen. Sie hat quasi akzeptiert, dass Italien Einflusssphäre der USA ist. Dadurch, dass die Sowjetunion diese Einflusssphäre quasi akzeptiert hat, machen die Arbeiter, macht die PCI keine Revolution mehr, sondern baut darauf, dass sich über die Steigerung der Produktivität irgendwann die Produktivkräfte derart zu einer Sprengkraft entwickeln werden und dann diese italienische Gesellschaft in eine kommunistische Gesellschaft überführen werden. Also es findet quasi auch auf Basis der Organisierung von Arbeitern sich eine spätkapitalistische Dimension wieder, sprich die Arbeiter, die sind mit einem Apparat der PCI, der Kommunistischen Partei und ihren Gewerkschaften konfrontiert, die es nicht mehr schaffen, eine Arbeitersubjektivität, die sich in diesen Fabriken von Fiat wiederfindet, zu organisieren. Wir haben quasi so ein Widerspruch, der in vielen Momenten der spätkapitalistischen Gesellschaft aufgebrochen ist. Also ein Widerspruch von der Subjektivität, von der Arbeiter, von der proletarischen Subjektivität, die auf starre Formen, auf starre gesellschaftliche Formen trifft, die aber quasi ihr Unbehagen, ihre Unzufriedenheit nicht mehr organisieren kann in klassisch traditionellen Organisationen der Arbeiterbewegung, die deshalb quasi als Subjektivität so ein Stück weit brach liegt und nach Organisation schreit, diese Organisierung aber nicht mehr möglich ist in den alten Formen. Dieses Moment, das kann so in den 1950ern, in die 1950er datiert werden, auf dieses Moment treffen jetzt die Operaisten, die diese Arbeiter, diese Situation als revolutionäre Situation deuten. Und die quasi alles Aussteiger der PSI, der Sozialistischen Partei und der PCI sind und quasi ausgehend von dieser Situation versuchen, eine Theorie der Revolution, des revolutionären Arbeiterbewusstseins zu generieren. Sie gehen folgendermaßen vor, also zum Operaismus ist vielleicht zu sagen, dass der Operaismus im Milieu entsteht, was dann um eine Zeitschrift formiert, die sich die Quaderni Rossi nennen, also die roten Hefte, und in diese Aufsätze zur Arbeitersubjektivität erscheinen. Zu nennen wären dann Namen wie Romano Alquati, Raniero Panzieri, Mario Tronti und der bekanntere Antonio Negri. Die gehen quasi so vor, sie untersuchen diese Subjektivität, dieses Problem, diesen Widerspruch des Spätkapitalismus, untersuchen sie erst in den Fabriken und bestimmen dann die marxische Theorie neu. Also es wird quasi ausgehend von der wirklichen Bewegung, die da jetzt dieser neue Massenarbeiter ist, ausgehend von der wirklichen Bewegung wird eine Theorie gebildet. Also die Theorie ist nicht zuerst da, sondern die Bewegung ist zuerst da und eine empirische Untersuchung ist zuerst da. Und dieser Romano Alquati, der Soziologe, also es gibt erst Soziologie und dann marxische Theorie. Der Soziologe Romano Alquati, diese Untersuchungen bei Fiat, in den Mirafiori-Werken durchgeführt und bei Olivetti, und beschreibt das folgendermaßen: Man beginnt damit, sich anzuschauen, wie die Fabriken beschaffen sind, wie sie wirklich funktionieren, wie die Arbeiter sind, wie die Leitung ist. Man fängt an, den Begriff der Arbeiteruntersuchung zu verbreiten, die zusammen mit den Arbeitern von ihrem subjektiven Standpunkt aus gemacht wird. Eine auf Erkenntnis und Praxis zielende Untersuchung und Forschung, die darauf gerichtet ist, Kämpfe und Initiativen von unten und außerhalb oder oft gegen die vermittelnde Funktion der Parteien und Gewerkschaften auszulösen. Das ist quasi der Ansatz dieser militanten Untersuchungen, wie sie dann genannt werden, dieser operaistischen Soziologie, die dann von einem neuen Arbeiter ausgehen. Diese neuen Arbeiter sprechen nicht abstrakt von gesellschaftlicher Revolution, also abstrakt meint in dem Sinne jetzt gesellschaftliche Revolution, wie sie die orthodoxen kommunistischen Parteien machen wollten, die Revolution in die Zukunft verschieben oder sich quasi an abstrakte Begriffe von Revolution anpassen, sondern sie sind unmittelbar derart von diesem Fabrikalltag berührt, dass in der Revolution nichts mehr ist, unter die sie sich subsumieren können, eine abstrakte. Und dementsprechend kommen sie dann zu dem Befund, dass sich ein neuer Arbeiter hier rausbildet und dass auf diesen Arbeiter, auf diesen Massenarbeiter, auf den ich später noch zu sprechen komme, dass auf diesen Massenarbeiter auch ein neuer Marx folgen muss. Das sagt hier Antonio Negri. Das Kapital lesen wir als das fundamentale Problem, der Kern der neuen Methode. Das Kapital lesen heißt wesentlich, heißt vor allem den ersten Band des Kapitals lesen, also die Kapitel über die Maschinerie, das Kapitel über die große Industrie. Die sich herausschälende grundlegende These ist, dass wir nunmehr in der von Marx charakterisierten Phase der großen Industrie sind und dass es ausgehend von dieser allgemeinen Definition darum geht, die Kategorien des Eingreifens und des Kampfes in angemessenen Begriffen zu rekonstruieren. Sprich, mit dem Hintergrund dieses Widerspruches wird sich jetzt das Kapital angeschaut. Das Kapital wird sich nicht erst angeschaut und dann wird auf Widersprüche reagiert, sondern der Widerspruch ist die treibende Kraft hinter einer Marx-Lektüre. Und dementsprechend schauen Sie sich dann die Kapitel zum relativen Mehrwert an, die Kapitel, die eben die Zerteilung des Arbeiters in der großen Industrie behandeln. Sie kommen dann zu dem Befund oder sie stellen dann quasi fest, ontologisch fest, und das ist so ein Zug der Operaisten, der einem oft begegnet, setzt man sich mit operaistischer Theorie auseinander. Sie postulieren dann recht viel auch, wie in diesem Fall jetzt. Auch wir haben erst die kapitalistische Entwicklung gesehen und dann die Arbeiterkämpfe. Also erst die kapitalistische Entwicklung, sprich die Entwicklung der Produktivkräfte, kapitalistischer Rationalität, der Technik und dann die Kämpfe, und das ist ein Irrtum. Man muss das Problem umdrehen, das Vorzeichen ändern, wieder vom Prinzip ausgehen, und das Prinzip ist der proletarische Klassenkampf. Und das taucht dann immer wieder auf als so ein Postulat. Also warum dieser proletarische Klassenkampf jetzt das historische Prinzip ist, wird nicht begründet. Es ist einfach so. Und das sind dann teilweise auch noch so Reste einer Klassenkampf-Metaphysik bei den Operaisten, aber gleichzeitig auch ein notwendiges Moment in der Theoriebildung. Hier ist es richtig. Dringend notwendig ist heute, sich von dieser Atmosphäre der Arbeiterniederlage zu befreien, die seit Jahrzehnten wie eine Schlinge um das liegt, was als einzige revolutionäre Bewegung entstanden ist. Und das unterscheidet sich jetzt ja auch von, wenn man jetzt so die Wertkritik kennt oder die Neu-Marx-Lektüre, nur jetzt kleiner Einschub, wird das ja umgedreht. Da ist ja das Subjekt ist immer das Kapital. Das Subjekt ist immer das automatische Subjekt, das Geld, der Wert. Und alle lebendige Bewegung ist dem quasi subsumiert und in seinen Artikulationen immer eigentlich nur nachträglich zu bestimmen. Und die Operaisten meinen jetzt eben, ja, das erste Prinzip ist die Arbeiterklasse. Und da können Sie schon auch an Marx anknüpfen, der irgendwo im Kapital sagt, dass alle Erfindungen der Kapitalisten seit den 1940er Jahren Reaktionen, also alle Erfindungen von Maschinen, Reaktionen auf die Arbeiterkämpfe waren. Also dass der technische Fortschritt immer auch ausschließlich eine Reaktion darauf ist, die Arbeiterkämpfe einzudämmen und die Arbeiter in eine neue Konstellation zur Fabrik und zur Maschinerie zu bringen. Ja, letztendlich sozialen Frieden zu generieren, aber vor allem Mehrwert, die Mehrwertschöpfung sicherzustellen. Jetzt kommen Sie, ausgehend von dieser bestimmten Kapitallektüre, zu einer Theorie des Bruchs und auch zu einer Kritik einer bestimmten Rationalität, die dieser neue Arbeiter quasi formulieren wird und in letzter Instanz mit dieser Rationalität des Kapitals brechen wird. Das ist hier Raniero Panzieri in dem relativ bekannten Aufsatz über die kapitalistische Anwendung der Maschinerie im Spätkapitalismus. Er schreibt, die kapitalistische Entwicklung der Technologie bringt durch die verschiedenen Phasen der Rationalisierung, durch immer subtilere Formen der Integration und so weiter, eine ständig wachsende kapitalistische Kontrolle mit sich. Das Hauptmerkmal dieses Prozesses ist die Zunahme des konstanten Kapitals im Verhältnis zum variablen Kapital. Also die tote Arbeit, die Arbeit, die mal geleistet wurde, die sich in den Maschinen vergegenständigt hat, das variable Kapital wächst, während das konstante Kapital wächst, während das variable Kapital, also die lebendige Arbeit, sich reduziert und mit einem immer größeren Apparat von Maschinerie, von technischer Herrschaft in der Fabrik konfrontiert ist. Und diese Möglichkeiten fallen mit dem systemsprengenden Charakter zusammen, den die Insubordination der Arbeiter, also die Nichtunterordnung der Arbeiter gegenüber dem immer unabhängigeren Skelett des kapitalistischen Mechanismus tendenziell annimmt. Zweitens, das Klassenniveau manifestiert sich nicht als Fortschritt, sondern als Bruch, nicht als Enthüllung der verborgenen Rationalität, die dem modernen Produktionsprozess innewohnt, sondern als Schaffung einer vollkommen neuen Rationalität, die im Gegensatz zu der vom Kapitalismus praktizierten Rationalität steht. Hier wird jetzt so ein bisschen klarer, finde ich, was mit der Massenarbeiter-Subjektivität gemeint ist. Also man steht in dieser Fabrik und gegenüber des Massenarbeiters steht ein automatisch laufender Prozess an Maschinerie, der eigentlich keinen qualifizierten Zugriff mehr zulässt und den Arbeiter dann quasi in ein derart starkes Verhältnis der Fremdheit zur gesellschaftlichen Maschinerie setzt, dass er sich von der Gesellschaft abwendet, von der Fabrik abwendet und zu einer unabhängigen Arbeitersubjektivität kommt und irgendwann diese Rationalität der Fabrik sprengen wird und ihr seine, und das ist jetzt auch eine Frage, ob das der Fall zwangsläufig ist, und ihr seine eigene Rationalität entgegenstellt. Aber das ist jetzt die These der Operaisten, dass in einem Moment der totalen Entfremdung, Fremdheit, sich ein Subjekt quasi auflehnt und revolutioniert. Hier ist Massenarbeiter zu illustrieren, habe ich ein Zitat aus Nanni Balestrinis Wir wollen alles genommen, was, finde ich, ganz gut ausdrückt, was dieser Massenarbeiter war, beziehungsweise was er hätte sein sollen. Also Balestrini war ja auch ein Linker, war kein Massenarbeiter, sondern war revolutionär. Und die Massenarbeitersubjektivität in dem Falle bewegt sich zwischen Realität und Wunschvorstellung. Nichtsdestotrotz, dass ihr auch um die Frage von Wunschvorstellung, von Revolutionärer und Empirie geht, würde ich das mal kurz vorlesen. Der Protagonist in dem Falle sagt: Hier, macht eure Autos doch selber, was geht mich das an? Sämtliche Arbeiter drumherum starren mich an und ich sage zu ihnen: Ihr Scheißtypen, ihr Arschlöcher, ihr seid doch Sklaven. Diese Aufpasser hier, diese Faschisten, muss man doch windelweich prügeln. Was ist denn das für ein Scheiß, diese Insekten da? In die Fresse rotzen sollte man sie. Und dann machen wir, was uns passt. Wir sind doch nicht beim Militär hier. Draußen dürfen wir zahlen, zahlen. Wenn wir in die Bar gehen, in der Straßenbahn, zahlen, für die Pension zahlen. Alles müssen wir bezahlen. Und dann wollen sie uns hier drin auch noch rumkommandieren. Für 3 Groschen, von denen wir einen Dreck haben, und für eine Arbeit, an der man krepiert, und weiter nichts. Sind wir denn verrückt geworden? Das ist doch ein Hundeleben, was wir führen müssen. Das sind wir im Gefängnis ja noch freier als hier. An diese Scheißautos gekettet, sodass wir uns nicht bewegen können, und um uns herum Gefängnisaufseher. Fehlt nur, dass sie uns auspeitschen. Das ist quasi der Massenarbeiter, der im Italien der 50er und 60er Jahre real auftritt. Ob er so gestaltet ist, wie es sich Balestrini vorstellt oder wie es sich auch Panzieri und die Operaisten vorstellen, sei mal jetzt, naja, in Frage gestellt. Nichtsdestotrotz taucht er auf, taucht real auf. Und macht nicht Revolution, jedoch Revolten, die sich ab den 60er Jahren vollziehen und die Operaisten in ihrer Theoriebildung dann tatsächlich bestärken. Also 62 findet ein großer Aufstand in Turin statt oder in Mailand, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wo sich quasi diese neuen Massenarbeiter aus dem Süden mit der sich formierenden Studierendenbewegung verbinden und sich tagelang Gefechte mit der Polizei liefern. Ähnliches passiert in Genua, als die faschistische Partei Anfang der 60er Jahre einen Kongress abhalten sollte. Da tauchen dann auch plötzlich neue Subjekte auf. Also einerseits diese neuen Massenarbeiter, die nicht mehr der Facharbeiter, der Gestalt entsprechen, gleichzeitig die Studierenden, die als die Menschen mit den gestreiften T-Shirts bezeichnet werden. Also Leute, die nicht mehr in alte Kategorien passen, die quasi diese Gesellschaft, ihre Organisationen und ihre Tradition so ein Stück weit in Frage stellen und zumindest verwirren. Ausgehend von dieser neuen Konstellation meint jetzt Mario Tronti in dem Aufsatz Fabrik und Gesellschaft, dass diese Logik der Fabrik die Fabrik als Raum verlässt und sich auf die gesamte Gesellschaft ausweitet. Auf dem höchsten Stand der kapitalistischen Entwicklung wird das gesellschaftliche Verhältnis ein Moment des Produktionsverhältnisses, die ganze Gesellschaft Ursache und Äußerung der Produktion. Das heißt, die gesamte Gesellschaft lebt als Funktion der Fabrik und die Fabrik dehnt ihre ausschließliche Herrschaft auf die ganze Gesellschaft aus. Auf dieser Basis neigt die Maschinerie des politischen Staates immer mehr dazu, sich mit der Figur des Gesamtkapitalisten zu identifizieren, wird immer mehr Eigenschaft der kapitalistischen Produktionsweise und damit Funktion des Kapitalisten. Das ist quasi eine These, die auch bei den Postoperaisten dann auftaucht, die meinen, es gäbe kein außerhalb des kapitalistischen Verwertungszusammenhangs mehr. Und also es gäbe nur noch eine Immanenz der Immanenz des Kapitals. Es knüpft wiederum auch an die Spätkapitalismus-Thesen, Theorien der kritischen Theorie, die ja ebenfalls davon ausgehen, dass sich die Logiken kapitalistischer Vergesellschaftung nicht mehr nur in der Fabrik zu bestimmen sind, sondern auch auf die Privatsphäre, auf die zwischenmenschlichen Verhältnisse außerhalb der Fabrik beziehen. Das wäre jetzt quasi der Teil zum Operaismus. Man kann, wie ich jetzt schon mehrfach festgestellt habe, geht hier von einer Konstellation absoluter Fremdheit aus, die Bedingung darstellt für eine soziale Revolution, für eine Revolte und nicht mehr eine technische Entwicklung der Produktivkräfte und auch nicht, und da würde ich jetzt damit überleiten zur kritischen Theorie, auch nicht eine Sphäre, eine Privatsphäre oder eine Sphäre der Zirkulation, in der sich Einzelne noch autonom gesellschaftlich verdingen können. Also in der quasi durch eine Sphäre der Freiheit, die bei der kritischen Theorie auch häufig die Privatheit des 19. Jahrhunderts war, oder auch die Zirkulationssphäre, in der der Handeltreibende, der Bourgeois, der Bürger noch quasi autonom sich betätigen konnte, die quasi auch nicht in einer autonomen Sphäre stattfindet, sondern in der Situation der absoluten Heteronomie. Das wäre jetzt quasi die Überleitung zur kritischen Theorie, die diese Artikulation, die von Subjektivität im Spätkapitalismus gänzlich anders fasst. Die kritische Theorie entsteht zunächst in einem anderen Kontext, das muss man vielleicht noch kurz vorweg schicken. Die entsteht nicht im Italien der 50er und 60er Jahre. Das ist ja bekannt. Die kritische Theorie entsteht im Deutschland der 20er und 30er Jahre und in der US-amerikanischen Gesellschaft der 40er und 50er Jahre. Sie reagiert gleichzeitig aber auch auf, wie schon in der Einleitung dargestellt, auf eine Veränderung kapitalistischer Strukturen. Sie ist eine Theorie des Spätkapitalismus, sie ist eine Kritik des Spätkapitalismus. Sprich, die kritische Theorie reagiert auf vor allem den Ersten Weltkrieg, muss man sagen, den Ersten Weltkrieg und die gescheiterten Revolutionen in Deutschland. Also der Erste Weltkrieg als Krieg, als erster Krieg des Menschen gegen die Maschine, wie er oft bezeichnet wird. Also der Erste Weltkrieg, der so einen Erfahrungsschock darstellte, da die Menschen plötzlich mit einer Maschinerie konfrontiert waren, die sie ähnlich in den wie der Massenarbeiter in der Fabrik in Italien, die sie beherrschte, die sie in dem Falle vernichtete, die sie nicht mehr unter Kontrolle hatten, die umgekehrt, wie auch jetzt von Marx gesagt, die quasi als Automat das Subjekt darstellten. Diese Erfahrungskatastrophe des Ersten Weltkriegs muss als wesentlich genannt werden. Und dann im Folgenden auch die gescheiterten Revolutionen. Die gescheiterte Revolution in Deutschland, die ja von allen erwartet wurde, die Konstitution, die Festigung des Kapitalismus als Monopolkapitalismus, als Kapitalismus bürokratischer Apparate und vor allem, und das ist der wesentliche Unterschied der kritischen Theorie zum Operaismus, sie reagiert auf einen gesamteuropäisch sich abzeichnenden Faschismus und bestimmt das Subjekt nicht als in Machtlosigkeit revoltierendes, sondern bestimmt das Subjekt als eines, was sich in einer Situation der Machtlosigkeit eher der Macht verschreibt und aus der Not keine Tugend macht, wie jetzt dieser Massenarbeiter, und auf die Fabrik scheißt, sondern quasi aus der Not sich dieser Macht unterwirft. Und bestimmt das Subjekt des Spätkapitalismus im Wesentlichen als einen autoritären Charakter. Der Begriff sollte oder ist wahrscheinlich vielen von euch eher geläufig als der Begriff des Massenarbeiters. Das sind quasi die historischen Voraussetzungen der kritischen Theorie. Sie leitet jetzt ihre Begriffsbildung ganz anders ein. Sie meint, dass die Sphäre, also die Zirkulation, nicht die, sie guckt sich die Zirkulation an und nicht die Produktion. Das ist so ein wesentlicher Unterschied zwischen beiden Theorie, Modellen, was ich danach auch ganz gerne mal diskutieren wollen würde, ob man sich, wenn man sich nur die Zirkulation und die Privatsphäre anguckt, ob man da derart auf Momente der antagonistischen Subjektivität überhaupt stoßen kann. Das wäre vielleicht so ein Diskussionspunkt. Die kritische Theorie schaut sich eben die Zirkulation an und bezeichnet das Subjekt des Spätkapitalismus als eines der, bezeichnet das als das krisenhafte Subjekt des bürgerlichen 19. Jahrhunderts. Hier schreibt Horkheimer im autoritären Staat, die Bourgeoisie ist selbst dezimiert, die Mehrzahl der Bürger hat ihre Selbstständigkeit verloren. Soweit sie nicht ins Proletariat oder vielmehr in die Massen der Arbeitslosen hinabgestoßen sind, gerieten sie in Abhängigkeit von den großen Konzernen und vom Staat. Das Dorado der bürgerlichen Existenz, die Sphäre der Zirkulation, also eben nicht die Produktion, nicht die proletarische Produktion, sondern es geht hier um die bürgerliche Existenz, wird liquidiert. Ihr Werk wird teils von Trusts verrichtet, teils wird das Geschäft vom Staat besorgt. Als Caput Mortuum des Verwandlungsprozesses der Bourgeoisie ist die oberste industrielle und staatliche Bürokratie übrig geblieben. Das sind quasi die Voraussetzungen des nicht revolutionären Subjekts, sondern des Subjekts der autoritären, konformistischen Revolte, wie es oft genannt wird. Und dieses reagiert jetzt auf der einen Seite, auf diese Machtlosigkeit mit, wie schon gesagt, mit einer Hinwendung zur Macht und mit einer Übertragung der Macht in die bürgerliche Familie. Also der Vater, der einst Bourgeois war, der einst Bürger war, ist arbeitsloser geworden, ist Angestellter geworden, ist quasi gesellschaftlich entmachtet und überträgt diese gesellschaftliche Entmachtung, diese Machtlosigkeit in eine Autorität, die er den Kindern weitergibt. Und den Kindern als leere Autorität weitergibt und sie zu gehorsamen Nicht-Subjekten, könnte man sagen, macht. Das ist die eine Dimension, die darauf aufbaut, dass quasi diese Zirkulation, das bürgerliche Subjekt nicht mehr ein autonomes ist, sondern ein heteronomes. Die zweite Dimension bezieht sich darauf, dass auch die Privatsphäre durch die Logiken der Fabrik zunehmend subsumiert wird. Also es gibt in der Privatsphäre keinen lebendigen Bezug der Individuen mehr zueinander. Es gibt quasi Erzeugnisse der Kulturindustrie, des Spätkapitalismus, die in dieser Privatsphäre für eine Beziehungslosigkeit sorgen, die nicht mehr, und das wird dann oftmals von der Mutter ausgegangen, die den Einzelnen nicht mehr Liebe beibringen kann, die keinen liebenden Bezug mehr zu den einzelnen jungen Menschen entwickeln kann, sondern die Mutter, die zunehmend selbst nur bestimmten Ratgebern unterworfen ist, die selbst ihre Erziehungsstereotyp gestaltet, weil sie diese besagten Ratgeber liest, weil sie durch die Kulturindustrie mitbekommt, wie man Kinder zu erziehen hätte, die gleichzeitig auch zumindest einem gesellschaftlichen Druck unterworfen ist, bestimmt zu sein. Das bedingt quasi die Stereotypie. Offensichtlich ist jedoch das subjektive Versagen, die Realität zu erfassen, nicht in erster Linie und ausschließlich in der psychischen Dynamik des Individuums begründet, sondern zum Teil auf die Realität selbst zurückzuführen, auf die Beziehungen oder die Beziehungslosigkeit zwischen Realität und Individuum. Aus diesen Gründen betreibt die kritische Theorie eine Theorie des Spätkapitalismus als Sozialpsychologie und beruft sich dann auf Freud und konstruiert eine eigene Sozialpsychologie, die sich die analytische Sozialpsychologie nennt und die im Wesentlichen auf Erich Fromm zurückgeht, der da schreibt, die relative Undurchschaubarkeit des gesellschaftlichen und damit des Individuenlebens schafft eine schier hoffnungslose Abhängigkeit, an die sich das Individuum anpasst, indem es eine sadomasochistische Charakterstruktur entwickelt. Zweitens, um die Internalisierung des gesellschaftlichen Zwanges zu erreichen, die dem Individuum stets mehr abverlangt, als sie ihm gibt, nimmt dessen Haltung gegenüber der Autorität und ihrer psychologischen Instanz, dem Über-Ich, einen irrationalen Zug an. Das Individuum kann die eigene soziale Anpassung nur vollbringen, wenn es an Gehorsam und Unterordnung Gefallen findet. Die sadomasochistische Triebstruktur, also die von Unterordnung und Unterwerfung weiter unten stehender, ist daher beides Bedingung und Resultat gesellschaftlicher Anpassung. Es findet hier quasi innerpsychisch eine Anpassung an die äußerliche Macht statt und das Individuum, was in der bürgerlichen Gesellschaft noch selbstbewusst, noch frei gedacht und gehandelt hat, ist jetzt ein wesentlich unbewusstes Individuum, in dessen Psyche sich gesellschaftliche Machtlosigkeit, ein gesellschaftlich gewachsener Apparat derart eingeschrieben hat, dass diese Psyche, könnte man sagen, automatisch funktioniert, dem automatischen Subjekt, dem Automaten als Subjekt sich angepasst hat und letztendlich nur noch unbewusst reagiert und unbewusst Gewalt begeht und unbewusst Schwächere unterwirft etc. pp. Man kann, und das wären jetzt wäre jetzt auch mein, ich würde jetzt auch quasi zum Ende kommen, die kritische Theorie, also die erste Generation der kritischen Theorie, geht quasi oder kommt mit den gleichen marxischen Grundlagen, also einer marxistischen Gesellschaftskritik, zu gänzlich anderen Ergebnissen bezüglich Subjektivität im Spätkapitalismus als der Operaismus. Und das finde ich den interessanten Punkt an dieser Diskussion, dass sich da in der deutschen Debatte ja häufig, wie es dann auch in den 70ern quasi fortgesetzt, in Anknüpfung an die kritische Theorie fortgesetzt wurde, von der totalen Subsumption der Einzelnen, der Individuen unter die kapitalistische Gesellschaft ausgegangen wurde, weil die Sphären die ehemals frei waren, die ehemals oder relativ frei oder oftmals ja vielleicht auch eingebildet oder hypostasiert frei waren, also die Privatsphäre und die Sphäre des Warentausches, dass dieses in dem Moment, in diese freien Sphären der Selbstbewusstseinsbildung sterben, stirbt auch jegliche Möglichkeit, sich revolutionär, sich antagonistisch zu artikulieren, beziehungsweise alle Artikulationen, die antagonistisch sein könnten, werden als unwesentliche begriffen, also welche, die tendenziell Gefahr laufen, vielleicht auch autoritär zu sein, die Gefahr laufen, da sie die Gesellschaft nicht im Ganzen begreifen können, die Gesellschaft auch nicht angreifen zu können. Und diese Theorie, die ja in Deutschland auch gegenwärtig noch, also ich kenne das aus meiner Biografie, dass man halt die kritische Theorie liest und dann auch ganz viel dann erstmal übernimmt und ganz viel Kritik und der Revolutionstheorie übernimmt, dass man dann dazu kommt, die ganze Situation als hoffnungslos anzusehen. Ich will nicht sagen, dass die Situation gerade nicht vielleicht hoffnungslos ist, aber auf einer theoretischen Ebene als hoffnungslos zu begreifen. Und ich würde jetzt stark machen, ich würde den Massenarbeiter des Operaismus stark machen, nicht als substanzielles Subjekt der Revolution, das war ein Moment der Geschichte, das war ein Moment einer Krise, ein Moment einer Desintegration bestimmter Arbeitersubjektivität in einer bestimmten historischen Situation in den 60ern, in den 70ern. Da sah das ja schon wieder ganz anders aus. Der Massenarbeiter wurde integriert in die Gewerkschaften. Nach den großen Streiks von 69 gab es eigentlich keine derartige wilde Artikulation mehr der Massenarbeiter. Da war es dann eher die Jugend. Ich will eben diesen Massenarbeiter nicht als Substanz erheben. Ich möchte nur quasi sensibilisieren dafür, dass wir vielleicht in einer Situation leben, in der die Fremdheit des Massenarbeiters der Gesellschaft gegenüber uns gar nicht so fern ist, jedoch unter veränderten Vorzeichen. Also wir befinden uns nicht mehr in der Fabrik, wir befinden uns in der quasi verallgemeinerten Fabrik, wir befinden uns, wurde jetzt auch vorhin schon in der Diskussion kurz angesprochen, wir befinden uns in einem sogenannten Postfordismus, in einem neoliberalen Kapitalismus. Wir müssen unsere Arbeitskraft selbst instand halten. Wir werden nicht mehr durch eine Maschinerie diszipliniert. Wir sind quasi von der Disziplinargesellschaft in eine sogenannte Kontrollgesellschaft übergegangen. Wir müssen uns selbst kontrollieren. Wir finden uns aber häufig dennoch in Situationen der Machtlosigkeit. Und ich kenne das aus meiner Biografie und ich glaube, viele kennen das aus der eigenen Biografie, dass ich in dem Moment einer bestimmten Konstellation zur Gesellschaft, die eine absolute Fremdheit ist, die ist mit gesellschaftlichen Produkten, mit gesellschaftlichen Vorstellungen nicht mehr anfangen zu können, dass man in diesem Moment tatsächlich auch einen Moment der Autonomie hat und dieser Moment der Autonomie nicht der ist, wie von Adorno oder Horkheimer noch quasi sich vorgestellt, einer ist, in der man in der Privatsphäre sich von gesellschaftlichen Dynamiken und Logiken frei weiß, sondern der tatsächlich genau in dem Moment relevant wird, in der die gesellschaftlichen Logiken zu eng werden und man sich in diesem Moment von gesellschaftlichen Logiken frei machen möchte und genau in dieser Konstellation auch ein Bewusstsein von Gesellschaft entwickelt. Das würde ich quasi in Anknüpfung an den Massenarbeiter stark machen, also eher in Anknüpfung an diese Figur des Massenarbeiters, an diese Theorie einer revolutionären Subjektivität. Andererseits würde ich auch tatsächlich auch an eine kritische Theorie anknüpfen, die, naja, sensibel dafür macht, dass das Eigengedachte, dass revolutionäre Artikulationen relativ schnell sich wieder in einem Prozess gesellschaftlicher Subsumption befinden und eine gesellschaftliche Totalität doch noch herrschend ist, worauf man aber, und das ist so ein bisschen meine These, worauf man schon kommt, wenn man derart eng mit gesellschaftlichen Logiken konfrontiert ist, hat man schon das Gefühl auch von Totalität und muss dafür nicht unbedingt ein bürgerlicher Philosoph sein. Das würde ich ganz gerne diskutieren, falls da daran Interesse besteht. Also die Frage, ist das nihilistische Massenarbeitersubjekt revolutionär? Muss man nur die Gesellschaft negieren wollen, um sie aufzuheben? Oder braucht man ein Bewusstsein von der Gesellschaft? Braucht man Freiräume auch? Braucht man Räume, in denen gesellschaftliche Logiken, in denen kapitalistische Logiken versucht werden aufzuheben? Wäre jetzt eine Diskussion, die man führen kann. Ich muss sagen, ich bin aus auch Ermüdung an der kritischen Theorie dann auf diesen Massenarbeiter gestoßen und der hat mir irgendwie ganz gut gefallen, weil er einfach weil er ein anderes Modell vorschlägt. Ich ihn jetzt aber auch auf keinen Fall zu einem revolutionären Subjekt erheben möchte.